Die Anwohner des Schlatviertels in Oberhausen sind noch immer schockiert. In ihrer Nachbarschaft ist eine Gruppe von Rechtsextremen durch die Straßen gezogen und hat rechte Parolen gegrölt. Ausgerechnet in direkter Nähe zu einem Flüchtlingsheim, beschreibt eine Augenzeugin. Erschreckend, angsteinflößend. Die haben sich gruppiert, ja, und haben dann eben halt Parolen gerufen. Es sind zu kleinen Handgreiflichkeiten gekommen. Also ich finde es schlimm, ne? Die Flüchtlinge, die brauchen Hilfe, die kommen aus fremden Ländern. Da habe ich keine Angst, aber ja, die Menschen, die aus Deutschland kommen, dagegen sind, voller Hass sind, da hat man Angst vor. Einer der Anwohner hat aus seiner Wohnung im ersten Stock heraus ein Handyvideo gedreht und es bei Facebook eingestellt. Die Polizei betont, sie war bereits vor Ort, als eine Gruppe von 14 offenbar Rechtsextremen in dem Viertel aufmarschierte. Denn eine aufmerksame Frau, die mit einigen von ihnen in einem Zug saß, hatte bereits von dort die Polizei angerufen und gemeldet, dass Rechte auf dem Weg nach Oberhausen seien, erklärt Polizeisprecher Andreas Wilming-Weber. Diese 14-köpfige Gruppe war augenscheinlich auf dem Weg hier zu dieser Erstaufnahmeeinrichtung. Bevor die eintreffen konnten, sind die von den Kollegen schon gestoppt worden, es sind die Personalien festgestellt worden, die Personen sind überprüft worden und sind dann von den Kollegen Platzverweise ausgesprochen worden. Und diesen Platzverweisen ist diese Gruppe zunächst mal nachgekommen. Die Personen haben sich in unterschiedliche Richtungen entfernt und Teile von ihnen haben dann beim Weggehen diese ausländerfeindlichen Parolen gerufen. Insgesamt 8 Personen wurden später festgenommen. Die Polizei hat Anzeigen wegen Volksverhetzung gestellt, der Staatsschutz ermittelt.